Erster Bileam sah, dass es Gott gefiel, Israel zu segnen. Deshalb suchte er nicht wie zuvor nach Zeichen, sondern blickte in die Wüste. Zweiter, als er Israel sah, wie es nach seinen Stämmen lagerte, kam der Geist Gottes über ihn. Dritter, dann sprach er seine Botschaft und sagte, so spricht Bileam, der Sohn Beors, der Mann, dessen Auge verschlossen ist. Vierter, so spricht er, der Gottes Worte hört und Visionen des Allmächtigen sieht, wenn er niederfällt und seine Augen offen sind. Fünfter, wie schön sind deine Zelte, Jakob, und deine Wohnungen, Israel. Sechster, sie sind wie weite Täler mit Bächen, wie Gärten an einem Fluss oder wie Bäume, die Gott am Wasser gepflanzt hat. Siebter, Wasser fließt aus seinen Eimern, und seine Felder haben genug Wasser. Sein König wird mächtiger sein als Agag, und seine Herrschaft wird groß sein. Achter, Gott führte Israel aus Ägypten heraus. Er gibt ihm Kraft wie ein Wildochse, damit es seine Feinde besiegt, ihre Knochen zermalmt und ihre Angreifer vernichtet. Neunter, Israel liegt da wie ein Löwe oder eine Löwin, niemand wagt es, ihn aufzuwecken. Wer dich segnet, wird gesegnet sein, aber wer dir flucht, wird verflucht sein. Zehnter, Balak wurde sehr wütend auf Bileam und schlug ärgerlich die Hände zusammen. Er sagte zu Bileam, ich habe dich gerufen, damit du meine Feinde verfluchst, aber du hast sie schon dreimal gesegnet. Elfter, geh jetzt zurück in deine Heimat. Ich wollte dich reichlich belohnen, aber Gott hat verhindert, dass du den Lohn bekommst. Zwölfter, Bileam antwortete Balak, habe ich nicht schon deinen Boten gesagt, die du zu mir geschickt hast? Dreizehnter, selbst wenn Balak mir sein Haus voller Silber und Gold geben würde, könnte ich dem Befehl Gottes nicht widersprechen und nichts aus eigenem Willen tun. Ich muss nur das sagen, was Gott mir eingibt. Vierzehnter, ich werde jetzt zu meinem Volk zurückkehren. Aber ich will dir sagen, was dieses Volk deinem Volk in der Zukunft antun wird. Fünfzehnter, dann sprach er seine Botschaft und sagte, so spricht Bileam, der Sohn Beors, der Mann, dessen Auge verschlossen ist. Sechzehnter, so spricht er, der Gottes Worte hört, das Wissen des Höchsten kennt und Visionen des Allmächtigen sieht, wenn er niederfällt und seine Augen offen sind. Siebzehnter, ich sehe ihn, aber nicht jetzt, ich blicke auf ihn, aber er ist noch nicht nah. Ein Stern wird aus Jakob aufgehen und ein Herrscher aus Israel kommen. Dieser wird die Moabiter und alle Söhne Seths besiegen. Achtzehnter, Edom wird ein besiegtes Land sein, und Seir, sein Feind, wird ebenfalls besiegt werden. Aber Israel wird große Taten vollbringen. Neunzehnter, ein Herrscher wird aus Jakob kommen und die Überlebenden aus den Städten vertreiben. Zwanzigster, als er die Amalekiter sah, sprach er eine Botschaft, Amalek ist das wichtigste der Völker, aber am Ende wird es untergehen. Einundzwanzigster, als er die Keniter sah, sprach er eine Botschaft, deine Wohnsitze sind sicher, und dein Nest ist auf einem Felsen gebaut. 22. Doch kein wird zerstört werden. Wie lange noch, bis Assur dich gefangen nimmt? 23. Dann sprach er eine Botschaft, wehe. Wer wird überleben, wenn Gott dies geschehen lässt? 24. Schiffe werden von der Küste der Kittiter kommen. Sie werden Assur und das Land jenseits des Flusses besiegen, aber auch sie werden am Ende untergehen. 25. Danach machte sich Bileam auf den Weg, um in seine Heimat zurückzukehren, und auch Balak ging seinen Weg.